Abschnitt 10 aus Der Fall des Generalstabschefs Redl von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Teil 10. Im Januar 1914 erhielt ich die amtliche Verständigung, dass ich im Laufe des Jahres 1914 ein Brigadekommando erhalten werde, weshalb ich sofort die Ablösung des Militärattachés in Bukarest, Oberst von Chanilowitsch, als meinem Nachfolger in die Wege zu leiten habe, weil der Chef des Generalstabes Wert darauf lege, dass wir bei der Reichhaltigkeit der Materien mindestens ein halbes Jahr zusammenarbeiten. Es nahte Ostern 1914. Unser Gesandter in Cetinje, Freiherr von Giesel, Klammer auf, der Jüngere, Klammer zu, lag nach einer schweren Operation in einem Sanatorium in Berlin. Die politischen Wogen gingen noch immer sehr hoch. Die Abwesenheit unseres Gesandten, gerade auf diesem heißen Boden, wurde sehr schwer empfunden. Seine Majestät, der Kaiser, wünschte die baldigste Rückkehr Giesels auf seinen Posten. Kaum reisefähig, eilte Exzellenz Giesel nach Cetinje. Um diese Zeit erhielt mein Büro von mehreren Seiten Andeutungen, dass montenegrinischerseits Attentatsabsichten gegen den Gesandten bestünden, um künstlich die Situation zu verwirren. Und zwar sollten diese Angriffe gegen unseren Gesandten während seiner Reise noch auf österreichischem Gebiet erfolgen. Ich erhielt den Auftrag, dafür zu sorgen, dass Exzellenz von Giesel ungestört nach Cetinje gelange, weil die Folgen sonst unabsehbar seien. Ich fuhr in die Bocce di Cattaro. Gesandter von Giesel wurde aus dem Eildampfer noch auf See auf ein Torpedoboot gebracht, landete in der Marinestation, von wo er ungefährdet auf seinen Dienstposten gebracht wurde. Während des Aufenthaltes des Schiffes in Spalato hatte ich erfahren, dass der Posten des Brigadiers in Spalato bald frei würde. Die Aussicht, nach Jahren aufreibender Arbeit an der Zentrale ein ruhiges Provinzleben zu führen, hatte mich so gepackt, dass ich noch am Tage meines Eintreffens in Wien, am 10. April 1914, den Kriegsminister um die Vormerkung für das Brigadekommando in Spalato bat. Zu meiner größten Überraschung eröffnete mir der Kriegsminister, er hätte einen mich betreffenden bestimmten Befehl des Thronfolgers, den er zwar nicht ausführe, aber es sei eben der Antrag des Kriegsministeriums gemacht worden, mir das Brigadekommando Semlin, Klammer auf, an der serbischen Grenze, Klammer zu geben. Dort hätte ich Gelegenheit, mich zu rehabilitieren. Also noch immer der alte Groll. Es war nutzlos. Die starre Natur des Thronfolgers konnte sich keinem fremden Urteil fügen. Am 29. April 1914 kam endlich der Schlussakkord dieser nur pathologisch zu erklärenden Verfolgung. Auf ein Glockensignal des Chefs des Generalstabes erschien ich ahnungslos wie alle Tage zum Vortrag. Mit Zeichen sichtlicher Erregung eröffnete mir Exzellenz von Konrad, dass er mir einen Befehl des Thronfolgers vorzulesen habe. Das Schriftstück hatte meritorisch folgenden Wortlaut: Ich bin zu der unumstößlichen Ansicht gelangt, dass die Energie und geistige Spannkraft des Oberst von Urbanski in derartigem Maße gelitten haben, dass er für eine aktive Verwendung nicht mehr in Betracht kommt, und ist er der Superarbitrierung zu unterziehen. Ich fand so viel Fassung, lediglich zu erwidern: Ich hoffe, dass ich in diesem ungleichen Kampfe der vornehmere Teil bleiben werde. Dann nahm die Komödie ihren Fortgang. Mit dem Arzt wurde ein Kompromiss geschlossen. Ich war, Gottlob, ganz gesund. So einigten wir uns denn auf eine Nervosität mittleren Grades, die im Verlaufe eines halben Jahres zweifellos behoben sein wird. Diesen weisen medizinischen Ausspruch eigneten sich auch die beiden Ärzte der Superarbitrierungskommission an, worauf der Präses der Kommission den verabredeten Antrag auf Beurlaubung des Obersten von Urbanski auf 6 Monate mit Wartegebühr stellte. So war es zwischen dem Chef des Generalstabes, dem Kriegsminister und mir besprochen. Denn ein offener Widerstand gegen den Befehl des Thronfolgers schien ganz aussichtslos. Die Zeiten nicht danach angetan, dass diese Funktionäre wegen meiner Person die Kabinettsfrage stellten. Ich leistete nun keinen Dienst mehr, wickelte meine persönlichen Angelegenheiten ab, um die Zeit bis zur Entscheidung meines Schicksals auf dem Besitze meiner Frau bei Graz zuzubringen. Doch ich sollte auch da nicht zur Ruhe kommen. Die Kunde meines plötzlichen Abganges hatte sich in Wien verbreitet. Er wurde in der Presse kommentiert, Parlamentarier verschiedener Schattierungen beider Reichshälften, namentlich die nicht seltenen Gegner des Thronfolgers, suchten mich auszuholen, führende Militärs forderten Aufklärung. Unter anderem lud mich ein Erzherzog zu sich. Auf die Aufforderung, ihm die volle Wahrheit über meine Maßregelung ungeschminkt zu sagen, suchte ich mich durch den Hinweis auf das Amtsgeheimnis zu entziehen, das mir ein Gespräch über dieses Thema verbiete. Hierauf erwiderte mir der Erzherzog, er frage nicht aus Neugier. Dann kam ein Satz, der mich durch seine Offenheit verblüffte. Ihnen kann es schließlich gleichgültig sein, ob Sie in absehbarer Zeit in Ihrer Kappenrosette das Emblem Franz Josefs des Ersten oder Wilhelms des Zweiten tragen. Ja, ja, wir Habsburger sind uns darüber klar, dass unser Thron auf schwankender Basis steht, dass unsere einzige Stütze die Armee ist. Wenn diese in ihrem Vertrauen zur Dynastie erschüttert ist, dann ist es um uns geschehen. Willkürakte, wie sie vom Thronfolger schon kursieren und auch in ihrem Fall vorzuliegen scheinen, sind nur zu geeignet, das Vertrauen in der Armee zu untergraben. Mir war zur Genüge bekannt, dass bei Hofe eine Richtung bestand, die dem Thronfolger die Eignung für die Nachfolge abzusprechen bestrebt war. Mein Fall sollte dazu beitragen, den Beweis für diese Nichtbefähigung zu erhärten. Ernster war meine Aussprache mit dem Vorstand der Militärkanzlei seiner Majestät des Kaisers, Freiherr von Bolfras. Als der Superarbitrierungsakt über mich in seine Hände kam, ließ er mich zu sich bitten und empfing mich mit den Worten: »Lieber Urbanski, haben Sie einen Silberlöffel gestohlen, dass man Sie plötzlich davonjagen will?« Als ich Exzellenz Bolfras die Gründe für meine Versetzung in das nicht aktive Verhältnis mitgeteilt hatte, erklärte er auf das Entschiedenste, den Akt seiner Majestät nicht vorlegen zu können. Der Kaiser hätte mich in frischester Erinnerung aus vielfachen Anlässen in den letzten Jahren. Ich war 1908 als Agent Militaire d'Autriche Hongrie der Reformgendarmerie für Mazedonien in US-Küpp tätig gewesen, als die Revolution in der Türkei losbrach. Ich hatte dort den ersten Ansturm der serbischen Wut anlässlich der drohenden Annexion Bosniens und der Herzegowina durchzuhalten gehabt. Seine Majestät hatte persönlich meine Ansichten über die voraussichtlichen Folgen der Annexion angehört. Während der folgenden Jahre hatte mein Büro täglich die informierenden Berichte über die laufenden kriegerischen Verwicklungen, Balkankrieg, Tripolis-Feldzug und so weiter geliefert, die schon um 4 Uhr früh in Schönbrunn sein mussten, wenn der Kaiser sein Tagewerk begann. Während meiner Büroführung hatten 2 russische Militärattachés der Botschaft in Wien durch das Evidenzbüro der Spionage überführt, ihren Posten verlassen müssen. Kurz, ich stand beim Kaiser in lebhafter Erinnerung, hatte er mir doch zu Weihnachten 1913 den Leopoldsorden, eine für einen Oberst recht seltene Auszeichnung, verliehen und im Januar 1914 entschieden, dass ich im Laufe des Jahres auf einen Generalsposten zu gelangen habe. Und nun plötzlich die Pensionierung. der Kaiser werde unbedingt nach den Gründen fragen, antworte man ihm wahrheitsgemäß, dass das ein Willkürakt des Thronfolgers gegen alle Vorstellungen der verantwortlichen Männer sei, dann sei bei dem bekannten gespannten Verhältnis zwischen Kaiser und Thronfolger ein schwerer Konflikt unvermeidlich. Und dieser sei angesichts des leidenden Zustandes des Kaisers nicht zu riskieren. So blieb denn das Aktenstück in der Ladeexzellenz von Bohlfraß liegen. Dort lag es noch unerledigt, als der Tod den Thronfolger ereilte und meine Angelegenheit hierdurch in ein anderes Stadium trat. Der Chef des Generalstabes hatte sich lange gegen die Abhaltung der Manöver in Bosnien und noch mehr gegen den darauf geplanten feierlichen Einzug des Thronfolgers mit seiner Gemahlin in Sarajevo gewehrt. Waren doch in meinem Büro wiederholt Warnungen eingetroffen, die fast mit Gewissheit serbischerseits feindselige Handlungen erwarten ließen. Trotz all dem setzte der Thronfolger das politische Besuchsprogramm für Bosnien durch. Der Chef des Generalstabes musste als solcher den Manövern beiwohnen. An dem folgenden politischen Akt wollte er auf keinen Fall teilnehmen, weshalb eine Generalstabsreise in Hochkroatien so angesetzt wurde, dass der Chef den Thronfolger unmittelbar nach Schluss der Manöver verlassen musste. Auf dem Wege nach Lika, dem Ausgangspunkt dieser Reise, traf ihn die Nachricht des Sarajevoer Mordes und der Befehl, sofort nach Wien zu kommen. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Wien verständigte mich Exzellenz von Konrad, dass meine Angelegenheit nunmehr eine andere Wendung genommen habe. Wenige Tage später kam ein Schreiben des Kriegsministeriums gleicher Mitteilung mit dem Antrage, mich auf einem dreimonatigen Urlaub von meinen Aufregungen und Kränkungen zu erholen. Unterdessen brach der Krieg aus. Ich zog als Kommandant einer Brigade ins Feld und erhielt bald das Kommando derselben Division, die ich bis zum Schluss geführt habe. Damit schließt das Memoir, aus dessen Fassung nicht bloß die Verteidigung seines Autors, sondern auch des ganzen Generalstabes spricht. Sie billigt nicht allein die Haltung des Chefs, der einen seiner Untergebenen einfach zum Selbstmord kommandiert hat, sondern auch den Verräterspion Redl zu entlasten versucht, von dem Urbanski auch im Gespräche behauptet, dass er nichts Entscheidendes gewusst und keine aktuelle Kriegsvorbereitung verraten habe. Das Memoir ist eben ein Dokument des flaschengrünen Chorgeistes, mit dem sich die Chorbrüder vom österreichisch-ungarischen Generalstab als höchste Klasse der Militärkaste fühlten und sich nur von ihrem Senior befehlen ließen, auch den Tod. Sie verachteten die Truppe, sie missachteten das Rechtsgefühl, wenn es sich um einen der ihren handelte, und sie achteten auch des Thronfolgers und seiner Militärkanzlei nicht, sie duldeten keine Einmischung in interne Chorangelegenheiten. Immer war die Prätorianergarde mächtiger als der Regent. Selbst der Weltskandal der Redl-Affäre gab dem Erzherzog Franz Ferdinand keine Handhabe, trotz aller Mühen und Anstrengungen, einen ihm, Klammer auf, allerdings grundlos, Klammer zu, missliebigen Oberst zu beseitigen. Im Gegenteil, der Offizier wurde noch durch den Leopoldsorden ausgezeichnet und für den Generalsrang vorgeschlagen. Ja, der endlich erwirkte Superarbitrierungsakt wurde dem Kaiser nicht zur Unterschrift vorgelegt, und wie ein Hohn der Überlebenden klingt die ostentativ schnelle Zurücknahme dieses Aktes nach der Ermordung des Thronfolgers. Natürlich war die Haltung des Erzherzogs von der Wut darüber bestimmt, dass seiner Macht die Macht des Generalstabs gegenüberstand und seinem Hochmut der Hochmut der doppelreihigen flaschengrünen Waffenröcke. Der Generalstab ließ keinen der Seinen vor ein Militärgericht stellen, kein Auditor durfte einen Generalstäbler verurteilen. Deshalb Redls Selbstmord. Offenbar hatte Oberst Redl auch um alle entscheidenden Mobilisierungsmaßnahmen der Armee gewusst und um alle aktuellen Kriegsvorbereitungen. denn voreinander hatten die Mitglieder der Bruderschaft kein Geheimnis. Und verraten musste Redl, auch wenn er nicht aus Geldgier gerade die besten Nachrichten hätte liefern müssen, das, was man von ihm wollte. Er war österreichisch-ungarischer Generalstabschef und russisch-italienisch-serbischer Spion. Mit einem einzigen Wort konnte man ihn zwingen. So einzigartig der Kriminalfall Redl auch scheinen mag, er wird sich immer in irgendeiner Form wiederholen. Denn die Staaten sind selbst die Auftraggeber dieses Verbrechens, das die Staaten selbst bestrafen. Mit dem Tod durch den Strang oder mit der Verbannung nach der Teufelsinsel oder mit dem Kommando zum Selbstmord. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Klaus Missfeld. Ende von Der Fall des Generalstabschefs Redl von Egon Erwin Kisch.